In Frankreich wurde zwischen dem 1. August 1914 und dem 11. November 1918 auf einer Länge von fast 500 Kilometern die blutigste Schlacht des Ersten Weltkriegs ausgetragen. Das Land erlitt dabei die größten materiellen Verheerungen und menschlichen Verluste seiner Geschichte. Die Französische Republik, die 1914 knapp 40 Millionen EinwohnerInnen zählte, hatte fast 1,4 Millionen tote Soldaten zu beklagen. Hinzu kamen 1,1 Millionen Kriegsinvaliden, die auf staatliche Unterstützung angewiesen waren. Der vierjährige Krieg gegen das Deutsche Kaiserreich hatte sich ausschließlich auf französischem Boden abgespielt. Nach dem Waffenstillstand am 11. November 1918 glaubten die meisten französischen Experten, dass ein mehrere hundert Kilometer langer, 10 bis 25 Kilometer breiter Teil des Landes für immer unbewohnbar bleiben würde. 15 Departements waren vollständig verwüstet. Sie bildeten 1914 Frankreichs wesentliche Industrieregion. Die radikale Zerstörung und Verwüstung des Landes waren nicht nur Folge der Materialschlacht und des unvorstellbar blutigen Gemetzels des Grabenkriegs. Große Teile des nördlichen und östlichen Frankreichs waren durch die deutsche Politik der verbrannten Erde bei deutschen Rückzügen in Wüste verwandelt worden. Verantwortlich für diese historische Katastrophe war in den Augen der französischen Bevölkerung das Deutsche Reich, dessen Armeen Anfang August 1914 mit enormer Wucht in das Land eingefallen waren. Das Deutsche Reich zählte bei einer Vorkriegsbevölkerung von 60 Millionen EinwohnerInnen mehr als 2 Millionen tote Soldaten. Es hatte im Unterschied zu Frankreich den Krieg ohne wesentliche Zerstörung überstanden. Nach der deutschen Niederlage erschienen einem großen Teil der deutschen Bevölkerung die von Frankreich geforderten Entschädigungen als vollkommen ungerechtfertigt. Mit der Niederschlagung der demokratischen und sozialen Aufstandsbewegung in den Jahren 1918 bis 1920 konnte die alten Machteliten in Großindustrie, Feudaladel, Militär und Verwaltung ihre Machtposition aus der Konkursmasse des Kaiserreichs in die neue Deutsche Republik hinüberretten. Die Zerschlagung der breiten Volksbewegung für radikale ökonomische und politische Reformen in den Jahren 1919 bis 1920 war begleitet von einer Politik des Massenmords an den Anhängerinnen und Führerinnen der politischen Linken und der Formierung mächtiger rechtsradikaler Milizen und Terrorgruppen. Der Friedensvertrag von Versailles zwischen dem Deutschen Reich und den alliierten Siegermächten vom Juni 1919 schwächte zwar das ökonomische und militärische Potenzial des Reiches, dessen Status als Großmacht blieb trotz Gebietsverlusten, Abrüstung und der Auferlegung von Entschädigungszahlungen jedoch erhalten. Zu verdanken hatte man das der Furcht des amerikanischen Präsidenten Wilson und führender Politiker Großbritanniens vor der sozialen und antikolonialen Revolution, die ausgehend von Russland seit 1917 zur größten Aufstandsbewegung der Geschichte führte. Zum ersten Mal wurde von Seiten der russischen Räterepublik und der mit ihr verbündeten Parteien und antikolonialen Bewegungen ein politisches Programm der Gleichheit und Befreiung formuliert, das nichts anderes war als eine Kriegserklärung an den europäischen und US-amerikanischen Kapitalismus, Imperialismus und Rassismus, der große Teile der Welt seiner Herrschaft unterworfen hatte. Bei den Verhandlungen in Versailles verlangte Frankreich die Annexion des Industriegebiets an der Saar, konnte sich aber gegen US-Präsident Wilson nicht durchsetzen. Dieser erreichte, dass das neu zu bildende Saargebiet 15 Jahre einer Regierungskommission des neu geschaffenen Völkerbundes mit Sitz in Genf unterstellt blieb. Als ökonomische Kompensation erhielt Frankreich die dem preußischen Staat gehörenden Saargruben mit etwa 70.000 Beschäftigten. Das am 10. Januar 1920 in Kraft tretende Saarstatut schuf das Saargebiet als ein neues politisches Gebilde. Das Industriegebiet und die Siedlungsräume der Arbeiterschaft wurden vom preußischen und bayerischen Teil des Deutschen Reiches abgetrennt und der Verwaltung des Völkerbundes unterstellt. Das Gebiet umfasste fast 2000 Quadratkilometer mit 800.000 Einwohnern. Es waren die sozialen Umwälzungen der Agrarrevolution und Industrialisierung, die das Gebiet seit der Gründung des Deutschen Reiches zum Saarrevier transformierten. Es entstand ein industrielles Ballungsgebiet, in dem Arbeiterparteien und Gewerkschaften bis 1918 unerwünscht waren. Der preußische Militärstaat und die Eigentümer der großen Hüttenwerke, die Familienclans der Stumm-Hallberg und Röchlings, bekämpften Gewerkschaften und linke Parteien mit allen Mitteln der sozialen und politischen Repression. Das Land wurde als Saarabien bezeichnet, um den Despotismus und die staatliche Unterdrückung der Bevölkerung zu kennzeichnen. Die Einübung von Gehorsam und Unterordnung unter die Herren, eine Kultur der Angst und des Konformismus, durchzogen die gesellschaftliche Struktur des Saargebiets über Generationen. Die mächtige katholische Kirche spendete dafür spirituellen Trost, bot durch ihr Vereinswesen einen sozialen Schutzraum und gewöhnte die Bevölkerung an ein bescheidenes und gehorsames Leben. Die Röchlings und Stumms gehörten während des Krieges zur Fraktion der radikalen Imperialisten und Kriegstreiber innerhalb der deutschen Schwerindustrie und verfochten als unverzichtbares Kriegsziel die Annexion großer französischer Gebiete. Die Streitbewegungen im Deutschen Reich der Jahre 1918 und 1919 erfassten auch das Saargebiet, wurden aber durch die einmarschierenden französischen Truppen schnell unterdrückt. Allerdings erhielt die Bevölkerung zum ersten Mal das uneingeschränkte Recht, Gewerkschaften und Parteien zu bilden. Analog zur Weimarer Republik wurden die kommunale Selbstverwaltung und das Frauenwahlrecht eingeführt. Der saarländische Landesrat als Vertretungsorgan der Bevölkerung besaß nur eingeschränkte parlamentarische Rechte. Bis 1935 blieb die katholische Zentrumspartei mit fast 50% der Wählerstimmen die führende politische Kraft. Die Kommunistinnen und Sozialdemokratinnen repräsentierten nie mehr als etwa 30% der Bevölkerung. Politisch und kulturell entwickelte sich ein deutscher Nationalismus, der zur hegemonialen Massenbewegung wurde. Die saarländische Bevölkerung wollte von den Verwüstungen und dem Leid der Französinnen während des Krieges in ihrer übergroßen Mehrheit nichts wissen. Einzelne Politiker, wie der Vorsitzende der Sozialdemokraten Max Braun, die seit Mitte der 20er Jahre zur Versöhnung und Freundschaft mit dem Nachbarland aufriefen, waren in großen Teilen der Bevölkerung als Vaterlandsverräter verhasst. Der Rassismus und der völkische deutsche Nationalismus, der die Nation als Abstammungs- und Blutsgemeinschaft definierte, die der Gefahr der Umvolkung durch Fremde, wie es hieß, ausgesetzt war, wurden für viele Saarländer wichtiger als politische und soziale Reformen oder gar die Verständigung mit Frankreich. Schon 1919 hatten sich beträchtliche Teile der Bevölkerung über die Anwesenheit dunkelhäutiger französischer Truppen empört. Die Kampagne war an Rassismus und Menschenverachtung nicht zu überbieten. Diese Enthumanisierung war eng verknüpft mit der geistigen Mobilmachung gegen die französische Sprache und die politischen Traditionen der Französischen Republik. Der deutsche Nationalismus an der Saar war anschlussfähig an die extreme Rechte der Weimarer Republik und konnte sich mit all seinen Ausprägungen nach dem 30. Januar 1933 mit der NS-Massenbewegung der Deutschen Front vereinigen. Smash my head. Smash my face on the wall. Heart is calling. empty sky. I am flying, palm my head into sky. I am Die Zeit der Völkerbundsverwaltung des Saargebiets wurde im Versailler Vertrag auf 15 Jahre festgelegt. Nach Ablauf dieser Zeit sollte eine Volksabstimmung über die weitere Zugehörigkeit des Landes entscheiden. Zur Abstimmung standen drei Möglichkeiten: Anschluss an Frankreich oder an Deutschland oder die Beibehaltung der Völkerbundsverwaltung, also der Status quo. Bis 1933 war bei fast allen Parteien das zukünftige Votum für die demokratische bürgerliche Republik von Weimar unumstritten. Dies änderte sich mit der Machtübertragung an die Radikalfaschisten unter ihrem Führer Adolf Hitler am 30. Januar 1933. Die Zerschlagung der demokratischen Ordnung, der Massenterror gegen die Arbeiterbewegung veränderte die politische Situation schlagartig. Es war der Führer der kleinen militanten saarländischen Sozialdemokratie, Max Braun, der sich von Anfang an der Barbarei und dem Massenterror entgegenstellte und das Saargebiet als letzte Bastion der Demokratie und Menschenwürde in Deutschland verteidigen wollte. Die saarländische NSDAP, die 1932 bei den Wahlen zum saarländischen Landesrat nur knapp 7% der Wähler für sich gewinnen konnte, wurde nach dem 30. Januar 1933 zur dominierenden Kraft. Das katholische Zentrum und die liberalen Parteien, die evangelische Kirche und die kulturellen Organisationen des Deutschtums schlossen sich der sogenannten Deutschen Front an, die auf dem Höhepunkt ihrer Mobilisierung fast 500.000 Mitglieder und 40.000 Funktionäre zählte. Darunter die späteren saarländischen Ministerpräsidenten Heinrich Welsch, Hubert Nee, Egon Reinhardt und Franz Josef Röder. Auf Initiative von Max Braun schlossen sich Kommunistinnen und Sozialdemokratinnen zu einer Aktionseinheit zusammen, um gegen die Vernichtung des demokratischen Saarlandes und die Rückgliederung nach Deutschland zu kämpfen. Auch ein kleiner und mutiger Teil des politischen Katholizismus unter der Führung des Journalisten Johannes Hoffmann kämpfte als katholischer Volksbund gegen die Auslieferung des Landes an das NS-Massenmordregime. Im Verlauf des Jahres 1934 reduzierte sich die Anhängerschaft der militanten Antifaschistinnen auf den organisatorischen Kern der Arbeiterparteien und den kleinen Kreis der Hoffmann-AnhängerInnen. Auf Massenkundgebungen der Deutschen Front machte sich die Mordlust vorerst noch symbolisch Luft. In den saarländischen Städten und Dörfern wurden Puppen mit den Namen von Max Braun und Fritz Pfort, dem Vorsitzenden der saarländischen Kommunisten, verbrannt. up in my mouth when you just tried to ask me out. Yet don't approach me, I just wanna dance with my friends. Prozent der Saarländerinnen und Saarländer entschieden sich am 13. Januar 1935 dafür, zukünftig als Deutsche in Adolf Hitlers Volksgemeinschaft zu leben. Nur 50.000 Menschen votierten gegen Hitler und für die Beibehaltung der Unabhängigkeit. Die historische Niederlage der saarländischen Demokratie bedeutete gleichzeitig die Entfesselung des Terrors gegen all jene, die die jetzt verhassten Ideale menschlicher Freiheit und Gleichheit repräsentierten. Demokratie und Sozialismus waren in den Augen der radikalen NationalistInnen und AntisemitInnen jüdische Erfindungen. Um diese Ideen von der Wurzel her auszurotten und die Menschheit nach den Kriterien radikaler Ungleichheit neu zu organisieren, musste den Nationalsozialistinnen zufolge das gesamte jüdische Volk von der Erde verschwinden. Das war der ideologische Hintergrund des größten Völkermordes der Geschichte, der in den Jahren 1941 bis 1945 stattfand. Die Vernichtung der als Juden definierten Menschen war für die deutsche Führung und Millionen ihrer Anhänger die Voraussetzung für die Schaffung einer neuen menschlichen Zivilisation, an deren Spitze die deutsche Volksgemeinschaft stehen sollte. Fast 3000 saarländische Antifaschistinnen verließen das Land und fanden menschenwürdige Lebensbedingungen in der Französischen Republik. Dort erhielten sie einen rechtlich abgesicherten Status als politische Flüchtlinge. Die jüdischen SaarländerInnen, etwa 5000 Menschen, erhielten ein Jahr Zeit, das Land geordnet zu verlassen. Viele Deutsche nutzten die Panik ihrer ehemaligen Nachbarn, um sich hemmungslos an ihrem Eigentum zu bereichern. Die deutsche Eroberung Westeuropas bedeutete auch für hunderte jüdische Saarländerinnen und Saarländer die Deportation in die Vernichtungslager. Max Braun, der das Abkommen mit der französischen Regierung aushandelte, musste, wie auch die erwähnten Johannes Hoffmann und Fritz Pfort, nach dem Einmarsch der Wehrmacht 1940 in Frankreich erneut fliehen. Es gelang ihm, London zu erreichen. Hoffmann flüchtete um die halbe Welt nach Brasilien, wo er durch die Hilfe des kanadischen Botschafters überlebte. Hunderte, die nicht mehr fliehen konnten, schlossen sich dem französischen Widerstand an und beteiligten sich 1944 vor allem an der Befreiung des südlichen Frankreichs. Viele von ihnen starben an den Fronten des antifaschistischen Krieges, im Untergrund in Gefängnissen und Konzentrationslagern, und erlebten die Zerschlagung der Nazi-Herrschaft im März 1945 in ihrem Land nicht mehr. Max Braun starb in London am 3. Juli 1945, kurz vor seiner Rückkehr in seine Heimatstadt Saarbrücken. Ein zentrales Denkmal und eine offizielle Ehrung gibt es für die mutigen Männer und Frauen, die ihr Leben im Kampf gegen die Barbarei verloren haben, bis heute im Saarland nicht. Two, three. Am 11. Juli 1945, 8 Tage nach dem Tod von Max Braun im Alter von 52 Jahren, hissten französische Truppen die Trikolore auf dem Saarbrücker Rathausturm. Sie ersetzten die amerikanischen Truppen, die Hitlers Wehrmacht in erbitterten Kämpfen um die Saarfestung zerschlagen und Saarbrücken am 21. März 1945 besetzt hatten. Die Stadt lag in Trümmern und war weitgehend entvölkert. Die industriellen Regionen des Saarlandes waren größtenteils zerstört. Der freiwillig und freudig vollzogene Anschluss an Deutschland und die Beteiligung von fast 80.000 saarländischen Männern an dem Eroberungs- und Vernichtungsfeldzug der Jahre 1939 bis 1945 hatte Zehntausende das Leben gekostet. Deutsch bis zum Grab, so die gern gesungene Strophe aus der Hymne der Nazis »Deutsch ist die Saar«, hatte sich bewahrheitet. Das Land hatte den größten politischen und moralischen Bankrott seiner Geschichte erlebt. Der französische Verzicht auf Demontagen der Schwerindustrie sowie ausreichende Lebensmittelrationen, die weit über denen der hungernden französischen Bevölkerung lagen, machten es leicht, sich nun als Saar-Franzosen zu definieren. Die Führungsfunktionen der 1946 neu zugelassenen Parteien, Sozialdemokratische Partei Saar, Christliche Volkspartei und Kommunistische Partei Saar, wurden fast ausschließlich von Widerstandskämpferinnen besetzt. Zum ersten Ministerpräsidenten des Landes wählte eine Koalition aus SPS und CVP 1947 Johannes Hoffmann. Das Justizministerium wurde von Heinz Braun übernommen, dem Bruder von Max und ebenfalls ehemaliger Widerstandskämpfer. Arbeits- und Sozialminister wurde Richard Kirn, der von der Roten Armee 1945 aus dem Zuchthaus befreit wurde. Die saarländischen Kommunistinnen bildeten zunächst die einzige relevante Kraft, die sich gegen eine enge Anbindung an Frankreich aussprach. Sie mobilisierte zwischen 8% und 10% der Wählerinnen und Wähler für sich. Die politische Grundlinie der KPS stand dabei konträr zur Lebens- und Leidensgeschichte vieler saarländischer Kommunistinnen, die Frankreich als Ort der Zuflucht und Deutschland als Ort der Verfolgung erlebt hatten. Die Parteiführung reagierte seit 1951 auf den innerparteilichen Protest gegen das informelle Bündnis mit den deutschen Nationalisten und ehemaligen Nazis mit immer neuen Säuberungswellen. Ziel der KPS im Verbund mit KPD und SED war die Vereinigung von BRD und DDR zu einem neutralen Gesamtdeutschland und die Verhinderung der Westintegration der Bundesrepublik. Als Hauptfeind galt der US-Imperialismus, gegen den sich alle, wie sie es nannten, ehrlichen Deutschen zusammenschließen sollten. Auch das Saarland sollte in diesem Kampf um Einheit wieder Bestandteil des Vereinigten Deutschlands werden. So führte die KPS 1955 mit Unterstützung der SED eine militante Kampagne gegen die Autonome Republik. Nach ihrem Beitrag zu deren Untergang und dem Anschluss an Deutschland 1957 fiel die KPS zum Bedauern ihrer nationalistischen Bündnispartner DPS, FDP, CDU und SPD unter das in der Bundesrepublik seit 1956 herrschende KPD-Verbot und wurde aufgelöst. You love most, you upset. Die am 15. Dezember 1947 verabschiedete saarländische Verfassung war die politische Antwort der katholischen und sozialistischen Widerstandskämpferinnen auf Deutschlands politischen und moralischen Bankrott an der Saar. Ein Programm staatlicher Autonomie und die enge Anbindung an die Französische Republik spiegelten einen Geist radikalen politischen Neubeginns. Dieser musste sich allerdings der grundlegenden Tatsache stellen, dass Hitler an der Saar nicht politisch geschlagen wurde. Für eine wirkliche politische und juristische Abrechnung mit dem Nationalsozialismus fehlte den schwachen antifaschistischen Kräften die militärische und politische Schlagkraft. Ab 1948 wurde auf die juristische Ahndung und tiefergreifende Auseinandersetzung mit den Ursachen der deutschen Verbrechen gegen die Menschheit verzichtet. Der Aufbau des demokratischen Saarstaates, so die durchaus populäre saarländische Selbstentlastung, sollte schließlich die Lehre sein, die aus der Herrschaft der angeblich von Preußen und Pfälzern dominierten Nazis an der Saar zu ziehen war. Dennoch bedeutete die Aufnahme der politischen Werte der Französischen Republik ein Selbstbild des Saarstaates, das republikanisch und europäisch definiert war. Das saarländische Staatsbürgergesetz von 1948 brach radikal mit der deutschen Abstammungsgemeinschaft. Die Staatsbürgerschaft wurde durch Geburt im Saarland erteilt. Dafür wurden Hoffmann und seine politischen Verbündeten von den deutschen Nationalisten aller Couleur gehasst. Ausdruck dieser republikanischen Modernität war auch die fortschrittliche Sozialpolitik und eine Bildungsoffensive, die 1948 in der Gründung der Universität des Saarlandes gipfelte. Man erhoffte dadurch, den Rückhalt in der Bevölkerung zu vergrößern. Unterrichtet wurde in Deutsch und Französisch. Zum ersten Mal überhaupt wurde so eine universitäre Ausbildung auch für saarländische Arbeiterkinder möglich, deren materielle Ressourcen in der Regel nicht für ein Studium fernab des Saarlandes ausreichten. We'll be right back. Mit der Gründung der Bundesrepublik 1949 gewannen auch die Nationalistinnen im Saarland zunehmend an Boden. Auf Seiten der sogenannten pro-deutschen Parteien sammelten sich die alten Funktionäre der Deutschen Front von 1934-35, die vielfach bereits 1933 Mitglieder der NSDAP geworden waren. Vor allem in der von dem ehemaligen GAU-Redner der NSDAP und antisemitischen Hetzer Heinrich Schneider geleiteten Demokratischen Partei Saar, der DPS und der saarländischen CDU. Ihre Politik hatte das Saargebiet zerstört und zehntausende Menschen das Leben gekostet. Die allerwenigsten waren bereit, dies anzuerkennen, geschweige denn Verantwortung für Massenmord und Krieg zu übernehmen. Die pro-deutschen Parteien weigerten sich, die Verfassung und die staatliche Legitimität des Saarlandes anzuerkennen und wurden deswegen an einer legalen Betätigung bis 1955 gehindert. Nach dem Vorbild der Kampagnen der Deutschen Front von 1934-35 entfesselte der Heimatbund, dem sich neben CDU und DPS auch die nationalen Sozialdemokratinnen anschlossen, eine hasserfüllte Propaganda gegen die so bezeichneten Vaterlandsverräter. Die Volksabstimmung über die Europäisierung des Saarstaates vom 23. Oktober 1955 wurde von den deutschen Nationalistinnen zur Generalabrechnung mit der saarländischen Nachkriegspolitik und den sie prägenden antifaschistischen Widerstandskämpferinnen umfunktioniert. Ihr Nein zu den europäischen Verträgen, die das Saarland zur Keimzelle der europäischen Gemeinschaft gemacht hätten, kann man als erste Niederlage der entstehenden Europäischen Union bei einer Volksabstimmung bezeichnen. 67% der SaarländerInnen stimmten gegen das europäische Saarstatut. Ministerpräsident Hoffmann akzeptierte seine Niederlage und Frankreich stimmte nach einjährigen Verhandlungen dem erneuten Anschluss an Deutschland zu. Das Saarland wurde wieder deutsch und provinziell. Die europäischen Institutionen wanderten nach Brüssel, Luxemburg und Straßburg. Internationalität, Austausch und kulturelle Offenheit erlitten irreparable Schäden. Die Röchlings erhielten ihr Stahlwerk zurück und stiegen im großen Maßstab in die deutsche Rüstungsproduktion ein. Das Ganze wurde ergänzt durch einen brutalen Feldzug gegen die undeutsche Universität, gegen das deutsch-französische Gymnasium und gegen die französische Kultur und Sprache. Nachfolger Hoffmanns als Übergangsministerpräsident wurde Heinrich Welsch, der ehemalige Gestapo-Chef von Trier. Allerdings war die Bundesrepublik nicht Nazi-Deutschland. Damit waren der Vernichtungswut der ehemaligen Nazis, die nun wieder in Amt und Würden kamen, enge Grenzen gesetzt. Der Hass gegen die politische und kulturelle Elite der Saarländischen Republik, die immerhin ein Drittel der Bevölkerung repräsentierte, war in der wiedervereinigten Bundesrepublik populär und musste bedient werden. Hoffmann und seine MitstreiterInnen wurden zu öffentlichen Unpersonen und sind es bis heute geblieben. Die antifaschistischen und demokratischen Traditionen, der Internationalismus der ehemaligen saarländischen Elite, wurden als Vaterlandsverrat in brutaler Art und Weise aus dem öffentlichen Erinnern ausgemerzt. Die antifaschistische Erinnerungskultur wurde durch nationalistische Monumente ersetzt, die oft den Eindruck erwecken, die Nazis hätten den Krieg gewonnen. Dieser Skandal wird seit etlichen Jahren von einer kritischen Öffentlichkeit beklagt. Einen erfolgreichen Protest mit politischer Durchsetzungskraft zur Ehrung der saarländischen Demokratinnen und Antifaschistinnen hat es allerdings bis heute nicht gegeben. Das liegt nicht nur an der großen Mehrheit innerhalb der CDU des Saarlandes, die wenig Wert darauf legt, die militanten katholischen AntifaschistInnen der CVP in ihre Parteitradition zu integrieren. Auch von der SPD ist nichts zu erwarten. Ihr Umgang mit dem antifaschistischen Erbe ihrer Organisation unterscheidet sich kaum vom Brauchtum der CDU. Auch ein Teil der SPD trägt schwer an diesem antifaschistischen Erbe der Partei und zögert nach wie vor, die Männer und Frauen, die für die saarländische Demokratie ihr Leben geopfert haben, zu ehren. Heiko Maas, führender Funktionär der saarländischen SPD, brachte dies bei seiner Antrittsrede als Außenminister in Paris am 18. März 2018 auf den Punkt. Er, der laut eigener Aussage wegen Auschwitz in die Politik gegangen sei, sprach die SaarländerInnen von jeder historischen Verantwortung frei. Das Saarland sei im vergangenen Jahrhundert im Zuge von zwei Weltkriegen zwischen Deutschland und Frankreich hin und her gereicht worden. Als hätten die SaarländerInnen als politisch handelnde BürgerInnen nicht zweimal die Wahl gehabt.